B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Hallo Ursula, wie war denn dein Urlaub? Hallo Ursula, wie war denn dein Urlaub? Tag Tanja, frag nicht. Tag Tanja, frag nicht. Wieso? Du hattest doch Urlaub. Wieso? Du hattest doch Urlaub. Ja, aber wir waren nicht weg. Ja, aber wir waren nicht weg. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ich hatte Urlaub, aber Bernd nicht. Zu viel Arbeit in der Firma. Wir waren die ganze Zeit zu Hause. Ich hatte Urlaub, aber Bernd nicht. Zu viel Arbeit in der Firma. Wir waren die ganze Zeit zu Hause. Ach, das tut mir aber wirklich leid. Ach, das tut mir aber wirklich leid.